levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren 4x12er WM-Ausgabe. Die ersten Entscheidungen sind gefällt, unter anderem der amtierende Weltmeister Spanien kann sein Ticket nach Hause buchen. Er muss allerdings noch so ein Freundschaftsspiel machen gegen, weiß ich gar nicht mehr, wer das da ist. Auf jeden Fall herzlich willkommen Pocho und Ricky. Hallo. Es ist Australien. Hallo, liebe Fußballfreunde. Hier ist 4x12er und wir sind noch im Turnier. Noch sind wir drin. Aber speziell Ricky und ich, wir sind körperlich höchst angeschlagen in diese WM. Zollt seinen Tribut. Ich bin hundemüde, weil ich mir heute Nacht das Spiel angeguckt habe und grundsätzlich dieses viele Fußball gucken, es schlaucht dann doch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, ihr beide schwadroniert heute durch diese Sendung, weil ich muss mein Gehirn jetzt erstmal ein Sauerstoffzelt ablegen. Oder wie bei Futurama in so ein Gewürzgurkenwasser. Da liegt es abends sowieso immer drin. Ja, das lege ich immer neben meine Kontaktlinsen in so eine Salzlake. Habt ihr denn heute gerade eben das Spiel gesehen? Wer war das? Côte d'Ivoire? Elfenbeinküste gegen Kolumbien. Ja. Ohne Radamel. Ich will immer Gargamel Falcao sagen, aber ist ja gar nicht richtig. Lass uns doch mal kurz über dieses Spiel reden, weil ich habe es nur die zweite Halbzeit gesehen. Und dann, weil ich finde, dieses Spiel ist nicht ganz so wertig wie die ganzen anderen Spiele, die wir noch in Store haben, wie zum Beispiel der möglicherweise schon feststehende Weltmeister Chile gegen Spanien und die Niederlande, die sich wirklich schwer getan haben gegen die Australier. Und was habe ich denn, da muss ich nochmal durchklicken hier. Brasilien, Mexiko, viele sagen ein überraschendes 0-0. Ich fand es gar nicht so überraschend. Und die Kroaten, die gestern Nacht die Kameruner nach Hause gebombt haben. Sehr, sehr interessant. Aber erzählt mir doch mal bitte, was heute bei dem Spiel, ihr wisst schon, was da gerade lief, so abgelaufen ist. Ricky kann das auch immer so euphorisierend machen. Ja, natürlich! Mensch, das war ein richtiger Fußball. Leckerbissen! Ich habe mich noch an diesen Freistoß, Schrägstrich, dann Elfmeter Fallrückzieher erinnern. Was war das da? Ich habe, was ich dazu sagen kann, ist, dass du genau die richtige Halbzeit dir ausgewählt hast, denn die erste war nicht ganz so hochwertig, die zweite war ja spannend und ja, war auch schön anzugucken, glaube ich. Doch, hat mir viel Spaß gemacht, die zweite Halbzeit. Und vor allem hat es eins unterstrichen, ich glaube, wir alle, oder ja, vielleicht sollte ich es ein bisschen eingrenzen, ich glaube, ich habe die Südamerikaner, alle Südamerikaner bei diesem Turnier so ein klein wenig unterschätzt. Ich gebe zu, Brasilien, die habe ich weiterhin auf der Rechnung und auf dem Zettel, beides nämlich. Aber ich finde, dass die ganzen südamerikanischen Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft eigentlich nicht überraschend eine sehr gute Figur machen. Im Gegensatz zu den afrikanischen Mannschaften, da kommt ja bisher nichts. Muss man so sagen. Ja, wobei allerdings die Afrikaner fast schon gewohnt schwach sind bei Weltmeisterschaften. Ja, aber die haben doch wirklich teilweise gute Spieler da in ihren Mannschaften. Und da muss man doch eigentlich nur die PS vernünftig mal auf den Rasen bringen und da mal ordentlich Zug in die Bude bekommen. Aber irgendwie schafft das auch so ein Volker Finke nicht, oder wie der heißt. Also das ist... Da musst du schon so einen Trainer haben wie Ghana, glaube ich, der mich sehr an den Bösewicht vom James Bond erinnert, vom zweiten Daniel Craig Bond. Nee, vom ersten. Phantom of Solace? Nee, den ersten meine ich, glaube ich. Sogar. Dann ist es Casino Royale. Ja, da war es Mads Mikkelsen. Ja, ich meine aber nicht den Bösewicht, sondern da gab es auch zwei Jungs, die da im Hotel unterwegs waren, die auch aus Afrika waren. Und der eine sieht genauso aus wie dieser Bösewicht davon. Vielleicht ist er das. Ne? Aber so gut läuft. Die Afrikaner scheinen irgendwie auch ein Motivationsproblem zu haben, meiner Meinung nach, weil die wirken auch nicht wirklich so, als ob sie da was reißen wollen. Auch nach den Spielen, wenn sie dann verloren haben oder so, wirken sie so sehr niedergeschlagen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die noch nicht so wirklich beim Turnier angekommen sind. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vor allen Dingen hat sich auch Kamerun selbst zerrupft im Prinzip. Also was da am Ende los war innerhalb der Mannschaft, das ist wirklich extrem. So, wenn ich da schon den Eto'o schmollend auf der Bank sitzen sehe, da den Rudelführer da von den Kamerunern, ey, das ist, ich weiß nicht, also irgendwie fehlt mir da so der letzte Spirit. Ich weiß nicht. Ja, die Afrikaner, wie gesagt, die afrikanischen Mannschaften, die habe ich nicht immer so richtig auf dem Zettel. Also da kann schon mal eine ins Achtelfinale huschen, aber viel mehr kommt da meistens nicht. Und in irgendeiner Übertragung habe ich auch eine gute Antwort auf diese Misere gehört. Und zwar ist das, dass die immer so unorganisiert sind, also auf dem Platz. Also die sind ja, aber alle anscheinend, die holen ja immer wieder Trainer, externe Trainer. Und die kriegen es ja auch nicht hin. Woran liegt das? Ja, wenn ich das am wüsste, wäre ich vielleicht Trainer jetzt von Kamerun oder so. Also es ist halt, ich weiß nicht, ob das am Gemüt liegt. Also es gelingt den Spielern ja auch in europäischen Topclubs sich einzuordnen. Ja, aber vielleicht, jetzt nehmt doch mal euer Beispiel, Arthur Boka. Ist das beste Beispiel für Disziplin in eurer Mannschaft? Dasselbe hast du auch bei Eto'o bei Chelsea. Nee, ist mit Sicherheit nicht das beste Beispiel. Achat Schaller auch hat mal Querelen gemacht. Ist mit Sicherheit nicht das beste Beispiel für Disziplin, aber dennoch muss er sich unterordnen und muss sich einfügen in dieses Mannschaftsgefüge. Und ich glaube, bei so einer Weltmeisterschaft, es gab ja diesen coolen Spruch, irgend so ein Reporter hat den coolen Spruch losgelassen, dass in den oder bei den afrikanischen Mannschaften im Hotel mehr Spielervermittler sind als Spieler. Und so wirkt das auch, das Auftreten dieser Mannschaften. Einfach, jeder will sich selbst darstellen und will seinen Marktwert nach oben treiben und hofft irgendwie von einem guten europäischen Club verpflichtet zu werden oder wahrscheinlich mittlerweile von einem guten Scheich-Club da. Also was gibt's denn da alles? Dubai und wo wechseln die hin? Dubai und Katar und so, genau. Wechseln nach Katar, da bin ich schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, alles sowas halt. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann hast du im Endeffekt da schon deine Antwort auf die Frage, warum man diese Mannschaften irgendwie nicht zusammenfügen kann. Was schade ist, weil es sind viele gute einzelne Spieler, die wahrscheinlich definitiv auch mal ins Achtelfinale oder ins Viertelfinale kommen könnten. Mal abwarten. Ich meine, der Zug ist noch nicht abgefahren. Die Elfenbeinküste war heute auch kein Totalausfall. Nein. Kolumbien darf man nicht vergessen, ist eine sehr gute Mannschaft. Das ist mir bei dem Turnier jetzt im zweiten Spiel noch mehr bewusst geworden als im ersten Spiel. Und Kolumbien musst du definitiv auf dem Zettel haben, finde ich. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für die Weltmeisterschaft, aber ich möchte schon behaupten, dass Kolumbien für jeden in der K.O.-Runde ein schwerer Gegner ist. Unangenehmer Gegner, mit Sicherheit wie Chile ähnlich. Das wird, also auf die möchte ich jetzt nicht unbedingt treffen. Das ist so ein unfassbar ekelhaftes Kollektiv. Mit ekelhaft meine ich, die reißen sich den Arsch auf bis zum geht nicht mehr. Und obendrauf haben die auch noch brillante Spieler in ihren Reihen. Also übers Kollektiv können die einiges wettmachen. Ja, aber auch einzeln haben die so viel Qualität, dass du dir im Endeffekt schon ein bisschen in die Hose kacken musst. Ja, guck dir Alexis Sanchez da vorne an. Der hatte am Ende bei Barcelona der Saison nochmal schön seine Form gekriegt. Und jetzt marschiert er da vorne weg. Arturo Vidal macht das echt gut. Das ist schon wirklich sehr gut. Das ist schon wirklich bei sag mal, fällt mir gerade was ein. Ist Arturo Vidal mit Anthony Pettis irgendwie zusammen? Das könnte ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht sind die verwandt. Die haben schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ich habe die auch nur den gleichen Tätowierer. Und Friseur aber auch ein bisschen. Ja. Und wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Entschuldigung, Chris, aber das muss ich hier loswerden. Es gab ja gestern dieses Hitzespiel da um 13 Uhr Ortszeit, bei uns um 18 Uhr. Mhm. Jetzt habe ich mir mal überlegt, ist ja saugefährlich, was die da machen, wa? Der Schiedsrichter hat ja hinten am Arsch immer so eine Spraydose hängen. Und da brützelt ja wirklich. Jetzt stell dir mal vor, das Ding geht hoch und der schwebt da über dem Platz. Also da guckst du. Das stimmt. Ja, da platzt hinten die Spraydose dem am Po. Also das ja. Das ist mir gestern wirklich mal so gekommen. Die dürfen doch nicht so hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Und vor allen Dingen, die ist ja auch noch schwarz, die Tube. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Da muss also man mal drauf achten, ob es da vermehrt irgendwie unbeliebte Schiedsrichter mittags eingesetzt werden oder so. Also das wäre ja schon mal ein Indiz, dass die FIFA hier wieder versucht, das Problem in Anführungsstrichen auf natürlichem Wege zu beseitigen mit der Schiedsrichter-Miserie. Wie könnte man das denn ändern mit den Tuben, mit den Sprühdosen? Das Problem ist ja auch dabei noch, wenn die diese Sprühdosen benutzen, wenn du sagst, du willst das irgendwie lösen, dann müssten sie die Sprühsahne gegebenenfalls vorher per Hand noch aufschlagen, um die Linie zu ziehen oder so. Ich würde einen Tesastreifen im farbigen hingeben. Ja. Dass dann jeder Schiedsrichter hinten so eine Riesenrolle Tesastreifen als Rucksack dabei hat. Nee, wie in so Lagern diese fetten Tape-Dinger, Duct-Tape-Dinger mit so einem Roller direkt so. Ja, das wäre schön. Weißt du, wie so eine Pistole. Das wäre so ein Police Line, Do Not Cross oder so ein Ding. Ja, ne? Das könnte man alles machen. Aber nein, da kriegen diese armen Schiedsrichter hinten einen Druckluftgefäß an Po gepappt. Sind wir doch ehrlich, nennen wir das Kind doch beim Namen. Die haben eine Bombe auf dem Rücken. Ja, das sind wandelnde Bomben. Dass da die NSA noch nicht eingeschaltet, also, oder sagen wir mal, im Endeffekt so ein Antiterrorkommando direkt auf dem Platz, also ja. das wundert mich ja fast schon. Nee, ja. Spaß beiseite. Aber nochmal ganz kurz zu diesen südamerikanischen Mannschaften bei diesem Turnier. Eigentlich ist es ja ganz logisch, dass die WM auch für diese Mannschaften werden muss. Eigentlich hätten wir selber darauf kommen können. Aber unterm Strich geht's euch bestimmt auch so, dass ihr bis auf Uruguay eigentlich durch die Bank weg begeistert seid, was die Südamerikaner da bis jetzt spielen, aber oder? Uruguay hat ja noch einen Ass im Ärmel. Ja klar, die können heute Abend dann sich wieder ins Turnier spielen. Spielerisches Ass im Ärmel haben die noch, der nicht gespielt hat. Wer hat nicht gespielt? Den Burschen der Stunde in Europa? Luis Suarez. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt Freddy Bobic, aber naja. ja. Ja, aber dieses 1-3 gegen Costa Rica war natürlich schon eine Riesenüberraschung. Das meine ich jetzt damit. Ja, ja. Jetzt gegen England ist natürlich schwieriger, wahrscheinlich 3 Punkte einzufahren als gegen Costa Rica. Trotzdem ist es die beste Voraussetzung, dieses Spiel heute Abend anzugehen, denn England gegen Uruguay, beide stehen mit dem Rücken zur Wand und so macht das Spiel noch besser. Aber es ist ja generell so, dass alle Spiele bei der WM oder sagen wir mal 90% hauen mich einfach wirklich vom Hocker, weil man erstens mit den Ergebnissen nicht rechnet und halt auch mit den Einzelleistungen, besonders von Spielern aus Mannschaften beziehungsweise Ländern, mit denen man damit gar nicht rechnen konnte, meiner Meinung nach. Die machen einfach Spaß, die Spiele. Ja. Bis auf Gruppe H. Da muss ich sagen, das ist unsere Sorgengruppe. Belgien gegen Algerien und Russland gegen Südkorea, das war für mich persönlich jetzt nicht so prickelnd. Bei Belgien habe ich mir deutlich mehr erhofft. Das war eine Katastrophe, wenn ihr mich fragt. Aber auch nicht verstanden, warum der Fellaini nicht von Anfang an gespielt hat. Ja, aber meinst du, dass es dann immer gleich an einem Spieler nur liegt? Ja, er hat dann das gleiche Tor gemacht. Ja, naja, aber Algerien ist jetzt ein Gegner, da kann man auch fast schon mal sagen, kann so ein WM-Favorit fast schon mal gewinnen gegen Algerien. Also ich meine, ohne jetzt dann so ein Argument zu bringen, da fehlt dir jetzt ein Spieler, der auch nicht ganz so schlecht ist. Nee, aber grundsätzlich vom Spielermaterial bin ich immer noch überzeugt von Belgien, aber wir hatten das Thema schon mal privat, glaube ich, über Eden Hazard, dass der da rumläuft, als wenn er schon Cristiano Ronaldo wäre. Ja, vielleicht ist dein Lieblingsspieler. Es ist mein Lieblingsspieler, ohne Frage. Vielleicht hat den Thiago ein wenig abgelöst, aber Eden Hazard bei Chelsea, der haut mich immer weg, das muss ich, oder in den meisten Fällen immer weg, der wechselt sich ja immer in regelmäßigen Abständen mit Oscar da ab und mit Willian, einer von den dreien, der hat immer irgendwie einen großartigen Tag beim FC Chelsea. Aber da habe ich einige Kollegen bei Belgien, wo ich mir denke, die könnten sich mal ein bisschen mehr den Arsch aufreißen. De Bruyne oder De Bruyne, wie auch immer, der ging mir auch tierisch auf die Nüsse, wie der gespielt hat. Lukaku fand ich jetzt auch nicht ultimativ legit und den Witzel fand ich jetzt auch nicht. Also da geht überall, die spielen alle das komplette Mittelfeld unter ihren Möglichkeiten und wenn sie das komplett abrufen, was ich jetzt nicht mehr ganz so glaube bei dieser WM, aber eventuell dann bei der nächsten oder bei der EM nächstes Jahr in Frankreich, übernächstes Jahr in Frankreich, da könnte das wirklich zünden. Ich jetzt glaube ich wirklich spielerisch von der Qualität ist das mit einer der geilsten Mannschaften, die es gibt, aber das, jetzt muss ich wirklich sagen, vielleicht kommt diese WM noch ein bisschen zu früh, aber Gruppensieger sollten sie werden. Hä? Siehst du nicht so? Nee. Ich glaube, dass Belgien überbewertet ist. Ja. Ich glaube wirklich, dass da irgendwie, ja, diese Rechnung mit, ich nehme diverse Einzelspieler, die bei Top-Clubs keine ganz so schlechte Saison gespielt haben und gehe davon aus, dass die jetzt hier insgesamt eine gute Mannschaft bilden. Ich glaube, das geht hier nicht auf. Ich weiß nicht warum, aber ich habe noch nie diesen Hype hinter Belgien. Den habe ich irgendwie noch nie verstanden. Und dieses Spiel gegen Algerien hat mir dann im Endeffekt recht gegeben, weil Belgien das Ding überhaupt nicht zum Laufen bekommen hat. Also natürlich haben sie das Spiel unterm Strich gewonnen, ja, aber man hat halt einfach gemerkt, dass sie dann davon profitiert haben, dass Algerien keine Luft mehr hatte. So. Und dann haben sie das Spiel halt drehen können. Ich meine, das musste auch erstmal machen, das möchte ich jetzt nicht kleinreden. Es gab auch andere Mannschaften, die sich schwer getan haben. Ja, aber die Art und Weise, wie sie es gedreht haben, war nicht rühmlich. Das ganze Spiel war nicht rühmlich. Und der Gegner, ich meine, es ist Algerien. Also das ist nun wirklich ein Geschenk, um wo, in so ein ganz im Ernst, den Zehner von Algerien, den würde ich mir kaufen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ja, aber sagt schon den würde ich. Das sagt dann immer schon alles. Ja, naja, aber der Zehner, den fand ich gut. Ja. Ja. Wollen wir mal es war ja Gruppe B, ne? Die Sensation. Spanien oder was? Ah, Spanien. Lass uns erstmal zu Brasilien, Mexiko kommen. Da habe ich. Ich habe heute, hast du Realitätsabgleich gehört? Ricky? Bacho hört ja, glaube ich, keinen Vrindt, ne? Ach nee. Ich höre auch keinen Vrindt mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du konvertiert gegen Holgi? Nö, ich habe keine Zeit, ich habe Besseres zu tun. Ja, das stimmt. Da haben sie übrigens auch über Phonik geredet. Und der Holgi hat natürlich gesagt, ja, ich habe ja sowieso immer 20 Euro pro Monat überwiesen. Weil die es einfach verdient haben. Natürlich haben sie es verdient. Trotzdem ist es jetzt. Wir haben es auch verdient, dafür Geld zu bekommen. Trotzdem kriegen wir nur 500.000 im Halbjahr. So sieht es nämlich aus. Ja. Jetzt hat sich hier gerade, also dieses Windows 8 ist ja wirklich ein unfassbar ulkiges, ich möchte fast sagen, Spielzeug. Brasilien, Mexiko, da haben sie bei dem Sport-Podcast Nummer 1 Realitätsabgleich mit Holgi und wie heißt der andere, Ricky? Der heißt Einschlafen-Podcast. Ja, genau. Da haben sie gesagt... Tobi Bayer. Kobe McBryant, genau. Da haben sie auch gesagt, dass das völlig überraschend war, dass Brasilien unentschieden gegen Mexiko gespielt hat. Das hatte ich davor auch schon mal gelesen. Ich fand es überhaupt nicht so überraschend. Erstens waren die Bedingungen wohl relativ extremst. Und die Mexikaner sind der absolute Erzfeind. Der absolute Erzfeind der Brasilianer. Und ich fand das Spiel... eines der spannenderen Unentschieden, ohne dass das Spiel spielerisch mich komplett weggeblasen hat. Wie seht ihr das denn? Also diese Geschichte, dass irgendwie alles auf Neymar am Ende zuläuft, das ist mir zu eindimensional und ich glaube, so wird Brasilien nicht Weltmeister. Wieso werden sie erstens nicht Weltmeister und so ist es zweitens auch nicht diese Samba-Truppe, als diese sich präsentieren wollten, meiner Meinung nach, mit diesen ganzen Extraklasse-Leuten, die sie da wirklich in ihren Reihen haben, haben sie es nicht geschafft, gegen Mexiko da irgendwo zu überzeugen. Mexiko auf der anderen Seite hat Brasilien erstmal den Punkt sozusagen abgeluchst und dieser Punkt könnte am Ende noch ganz, ganz wichtig sein. Also ich fand es jetzt nicht so... Ich fand es sehr überraschend, dass Brasilien nur unentschieden gespielt hat gegen Mexiko. Auch nach dem Kroatien-Spiel? Ja, ich fand es sehr überraschend, weil ich mir schon gedacht habe, dass Brasilien stärker auftreten wird bei diesem Turnier und eine dominantere Rolle spielen wird. Ich bin davon ausgegangen, dass sie in ihrer Gruppe relativ leichtes Spiel haben. Ich meine, sie haben immer noch leichtes Spiel, aber wenn man jetzt mal die Spiele so einzeln analysiert, dann fällt einem schon auf, dass Brasilien sich insgesamt diese 4 Punkte wirklich schwer oder hart mit harter Arbeit verdient hat und nicht so locker und leicht Fußball gespielt hat, wie man das eigentlich vielleicht vermuten konnte oder durfte. Und klar, Mexiko ist der Angstgegner von Brasilien, das wurde ja im Vorfeld auch thematisiert, aber dennoch habe ich nicht geglaubt, dass Mexiko hier so gut mithalten kann gegen Brasilien. Und man muss natürlich dazu sagen, ohne diesen klasse Torwart hätte Brasilien das Spiel wahrscheinlich 1 oder 2-0 gewonnen. Also das war natürlich auch eine Meisterleistung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, vom mexikanischen... Bravo, der wechselt ja jetzt Zottelkopp zu Barcelona. Ja, also der war schon eine Bombe da hinten drinne. Also, aber dennoch, insgesamt finde ich dieses Unentschieden schon bemerkenswert und sehr überraschend, aber... Ja, wie schwer das sein kann für eine Heimmannschaft mit so hohen Ambitionen in so einem Turnier zu stehen. Entschuldigung, das muss ich kurz revidieren. Ich glaube, der Bravo war der von Chile, ne? Richtig. Keine Ahnung. Ja, der wechselt zu Barcelona. Interessiert ja auch keine Sau letzten Endes. Ich habe das Spiel ja so ein bisschen verglichen mit dem Deutschland-Polen-Spiel vor 8 Jahren. Und genauso kam mir das nämlich auch vor. Deutschland hat sich nämlich auch extrem schwer getan gegen Polen im zweiten Gruppenspiel und haben dann ja in der letzten Minute dieses Glückstor da reinboxiert. Chris, du warst im Stadion, du weißt, wie es war. Und das Nee, das ging mir jetzt in diesem Spiel auch im Endeffekt so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, dass das ist auch so ein Krampf einfach für Brasilien gerade. Und du merkst einfach, wie nervös die Jungs sind. Die könnten es besser, aber die scheitern so ein bisschen an ihren Nerven. Und ich glaube, das ist die Story bislang der WM für die Brasilianer. Obwohl sie mit 4 Punkten im Endeffekt so gut wie durch sind. Sie müssen jetzt nur noch mal unentschieden gegen Kamerun spielen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass sie das hinbekommen. Ja, und das Mexiko-Kroatien-Ding, das ist ein richtig schönes Do or Die. Ja, das fällt mir auch ganz schwer, da zu tippen, wer dieses Spiel gewinnt. Ich würde jetzt, im ersten Moment würde ich auf Mexiko tippen. Ja. Einfach, weil die Südamerikaner mir gut, oder ja, das sind ja... Ja, aber weil diese Mannschaften haben mir gut gefallen, diese vom anderen Kontinent, sagen wir mal so. Sonst sind es die europäischen Mannschaften, die so Turniere meistens dominieren. Und diesmal, finde ich, ist es ein bisschen ausgeglichener insgesamt. Und deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn die Mexikaner Kroatien besiegen, aber es wird schwer werden. Kroatien hat auch sehr, sehr gut gespielt gegen Kamerun in der zweiten Halbzeit. Die Kameruner haben jetzt aber auch nicht so die Gegenwehr geleistet. Ja, die waren mehr mit sich selber beschäftigt. Mit der roten Karte, genau, sie waren stark mit sich selbst beschäftigt, ihre Grabenkriege da durchzuführen oder auszuführen. Das war, mir konnte der Trainer da, der Finke, schon fast leid tun, so ein bisschen. Oder Fink, weiß ich nicht. Ja, gut, aber er wird aber wissen, wie es in seiner Mannschaft aussieht. Ich glaube nicht, dass er davon überrascht war. Meinst du, dass, weißt du, wenn ich Trainer bin von einer Mannschaft, dann kriegst du das ja mit, wie da so. Die Prozesse dahin, das wird ja, wenn die Mannschaft so im Argen ist, dann gibt es ja da immer einen Prozess hin und das wird er ja mit Sicherheit mitbekommen haben, aber vielleicht kann das ja auch, dachte er mit Sicherheit auch, förderlich sein, dass man sich da irgendwie in der WM das irgendwie zunutze macht, diese angestaute Energie, diese Aggression oder sonst irgendwas, aber nee, das von Kamerun, das ist überhaupt nichts. Da haben wir auch wirklich die Mannschaft zu stark geredet in einem Testspiel gegen Deutschland, dass man dachte, die werden einfach nur destruktiven Fußball spielen und somit die spielerisch überlegenen Mannschaften irgendwie zum Wahnsinn treiben, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also, nee, Kamerun ist eine Katastrophe, muss man sagen. Es ist einfach nicht die WM auch, die solche Mauermannschaften bzw. Mauertaktik irgendwie zulässt. Die Mannschaften, die mit denen man nicht rechnet im Moment, wie Costa Rica eben und auch andere, die schaffen es halt spielerisch, solche Spiele zu gewinnen. Und das überrascht in erster Linie meiner Meinung nach dabei und zeigt auch, dass wir bei dieser WM noch nicht alle Überraschungen meiner Meinung nach erlebt haben. Ja, ich bin gespannt. Wir haben jetzt alle gesehen, teilweise auch schon zweimal. Aber ich glaube, das mit Costa Rica, das war es dann jetzt auch. Das kann gut eine Eintagsfliege gewesen sein, das ist richtig. Aber es kann auch genauso gut sein, dass es das nicht war. Ja, das stimmt natürlich. Dann lasst uns mal über die Holländer reden. Die haben ja 2-3 gewonnen. Australien gegen Holland 2-3 gewonnen gegen die Australier. Und ich muss sagen, die Australier, die haben ja gefightet. Das hat mir so gut gefallen. Das war der Wahnsinn, wie die bis zur 70. Minute da wirklich mitgehalten haben. Dann dieser Nackenschlag. Das 2-2, das war schon heftig. Und dann direkt das 3-2. Also... Sonst hatten sie vor dem 3-2 noch selbst in Führung gehen hätten können. Oder müssen sozusagen. Genau, im Konter im Prinzip gab es direkt dann den Nackenschlag. Ja. Das ist bitter. Ja, also Australien hat sich hier natürlich sehr, sehr gut verkauft, aber für die Niederländer war das ein extrem schweres Spiel. So nach diesem 5-1 über gegen Spanien triffst du jetzt auf einen Gegner. Siehst du ja, da ist ja selbst so ein 3-2, wird da irgendwie so angesehen, wie als hätte man geschwächelt dabei. Also sie konnten ja nichts gewinnen in diesem Spiel. Jeder ging davon aus, dass sie Australien abschießen und jetzt war es halt so, dass Australien fast gleichwertig war. Mhm. Aber das läuft ja ganz oft so. Aber die Qualität ist dann trotzdem, solche Spiele zu gewinnen, weil unterm Strich juckt dich das halt nicht, wie du die gewonnen hast, sondern das Wichtige ist, sie haben die 6 Punkte, sie sind eine Runde weiter. Und das war's. Also alles andere ist scheißegal. Deswegen rechne ich den Niederländern das auch hoch an, dass sie sich hier praktisch durchgequält haben durch dieses schwere Spiel und gegen wirklich überraschend starke Australier gewonnen haben. Das war schon beeindruckend. Aber die Parallelen zwischen Holland und Deutschland, die sind ja schon ein bisschen da. Die Deutschen haben die Portugiesen weggehauen 4-0, die Holländer, die Spanier 5-1 mit Sicherheit zwei unterschiedliche Kaliber. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie die Deutschen gegen Ghana spielen. Grundsätzlich würde ich sagen, da tut sich die deutsche Mannschaft auch extrem schwer, weil sie halt so ein bisschen den Druck haben, diese großartige Leistung gegen Portugal zu bestätigen, auch wenn ich immer noch sagen muss, dass die Portugiesen einfach nur Kacke waren. Aber ich habe das Gefühl, dass das keimt so ein bisschen in mir auf und ich traue mich das schon fast gar nicht zu sagen, aber ich habe das Gefühl bei den Deutschen, dass das die einzige Mannschaft ist, die richtig komplett legit ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, die Deutschen, die können da einiges reißen, diese WM. Man schmunzelt schon, ich schmunzel schon selber, wenn ich das ausspreche, weil normalerweise die ganzen Kasper ja sagen, ja, wir sind gegen Portugal, jetzt holen wir das Ding auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, du bist auch einer von den Schwarzen. Ich habe keinen Schiss mehr vor Brasilien oder Holland, die machen wir auch weg. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also das ist ja, halt ein langes Turnier, da kommt es auf so viele Kleinigkeiten, da kommt es auf so viele Kleinigkeiten an. Du musst natürlich da mal abwarten, im Achtelfinale triffst du dann vermutlich auf die Russen. Nee, das kannst du jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber vermutlich auf einen schwachen Gegner, wollte ich jetzt sagen. Es ist jetzt ja mal egal, auf wen du da triffst, aber es ist vermutlich ein schwacher Gegner. Aber genau darin liegt ja auch immer diese Gefahr, dass du deine Gegner unterschätzt und dich so ein klein wenig überschätzt. Und dann entstehen so Situationen wie jetzt ja auch bei den Niederländern gegen Australien. Und sowas kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also das ist ja gar keine Frage. Deswegen ich versucht, den Ball flach zu halten. Ich habe Ghana ganz genau mir angeschaut gegen die USA. Und da ist mir eins aufgefallen, was mir wirklich Sorgen macht für das Spiel, dass die Ghanesen über rechts wirklich gefährlich sind. Und die meisten Angriffe laufen über rechts bei Ghana. Und da kommen fast immer Flanken in den Strafraum. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wir haben in der Innenverteidigung dann wahrscheinlich Boateng und Mertesacker, die ja da hinten einiges abräumen können. Bei Mats Hummels sieht's ja wohl jetzt danach aus, dass er doch ausfallen muss. Dann haben wir auch noch Manu Neuer, der was halten kann. Aber auf der linken Seite sind wir halt anfällig. Aus meiner Sicht ist das die schwächste Seite der Deutschen. Und unsere linke Seite ist halt dann zwangsläufig die rechte Seite der Ghanesen. Und das könnte interessant werden. Die Frage ist, wie Ghana an das Spiel geht, weil eigentlich müsstest du, wenn du Ghana bist, sehr destruktiv spielen und einfach darauf hoffen, dass du mal eine Chance bekommst und die musst du dann machen. Ich glaube, wenn die versuchen, mit Deutschland mitzuhalten, dann spielt das Deutschland in die Karten und sie, glaube ich, können dann Ghana relativ gut schlagen. Aber destruktive Spielweise, das ist immer scheiße für Deutschland. Das ist immer scheiße, auch für die Deutschen selbstverständlich, da tun sie sich immer schwer, aber die Ghanesen, die müssen ja bis zu einem gewissen Grad oder können nur bis zu einem gewissen Grad destruktiv spielen, weil mit einem Punkt kommen sie da nicht weit. Die kann ja nur das Ziel sein, dass die ins Achtelfinale kommen und irgendwann müssen sie ja was machen. Ja, also wie gesagt, natürlich, aber du musst halt dann darauf hoffen, also wenn sie mitspielen wollen, so doof kann ja fast keiner sein, dass man das nicht erkennt. Wenn man mit Deutschland mitspielen möchte, geht das meistens nach hinten los für die Mannschaft, die das versucht. Ja, dann aber übersteh doch mal das Achtelfinale gegen diese möglicherweise unangenehmen Russen, die mit Sicherheit auch destruktiv gegen die großen Deutschen spielen werden. Danach kommen nur noch Mannschaften, wo es richtig sexy wird, spielerisch. Und aber jetzt hüpfst du mir zu sehr. Ja, warte mal. Du musst bei Ghana bleiben. Ja, was willst du da noch sagen? Naja, eben genau das, wie Ghana an die Sache rangehen soll oder wie es für die Deutschen wahrscheinlich am schwersten wird, gegen Ghana zu gewinnen, weil das darf man natürlich nicht vergessen. Also das ist das, was ich ja direkt nach diesem 4-0 gesagt habe. Wir müssen dennoch ein Spiel gewinnen. Mindestens ein Spiel müssen wir noch gewinnen. Und wenn du gegen Ghana... Ja, gehe ich auch von aus. Aber wenn du gegen Ghana doof verlierst, man kann das nicht ausschließen. Man hat es gesehen bei der WM, dass alles möglich ist. Wenn du gegen Ghana blöde verlierst, dann stehst du halt einfach unter Druck gegen die Amis. Das ist halt immer das Problem, warum ich der Meinung bin, dieses Spiel ist ganz wichtig, dass wir das gewinnen, wirklich gewinnen und nicht nur unentschieden spielen. Niederlage wäre für mich persönlich, also damit kann ich nicht umgehen. Da schmeiß ich die einzige Geschichte, wovor ich richtig Schiss habe, nach dem hoffentlich siegreichen Achtelfinale. Wann könnte man denn auf Italien treffen? Weiß das irgendwer von euch? Also ja, es kommt ja darauf an, auf welcher Platz ja, sicherlich, daraus. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Italiener Erster werden in ihrer Gruppe. Ja, dann spielen die gegen den Zweiten der Gruppe C. Da würde ich jetzt mal so das ist ja schon schwierig. Elfenbeinküste. Ja. Ich meine, die müssen noch gegen Griechenland oder Japan. Also Kolumbien wird wahrscheinlich einen Gruppensieg holen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es die Elfenbeinküste ist. Da gewinnen die Italiener, sagen wir jetzt mal, ja? So, und im Viertelfinale trifft dann der Sieger aus Spiel 4 auf den Sieger aus Spiel 3. Und da wären es wir auch nicht. Ja, Finale. Oder Halbfinale oder sowas in der Art. Auf jeden Fall nicht schon im Viertelfinale. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht großartig Schiss vor allem, was da kommt. Das habe ich sonst nie bei so einem Turnier, bis auf die Italiener. das ist man halt so auch diese, diesen Nachgeschmack hat man irgendwo da drin, dass man schon in so ein Spiel reingeht und irgendwie die Angst hat, dass man das verliert. Das hat man bei keinem anderen Gegner, da gebe ich dir recht, ja. Aber es sind alle, wenn da auch eine Geschichte, oder wenn es eine Geschichte gibt, die sich durchzieht wie ein roter Faden bei dieser WM, dann ist es doch wirklich, dass man nie so richtig weiß, was man bekommt. Also einmal gehst du halt davon aus, dass sich ein Favorit schwer tut, so wie Frankreich gegen Honduras, die schießen Honduras 3-0 ab. Dann gehst du davon aus, dass Uruguay ein leichtes Spiel hat gegen Costa Rica, außer Pocho, muss man an der Stelle sagen. Alle anderen gehen davon aus und die verlieren 1-3 gegen Costa Rica. Dann hast du diese Situation mit den Niederlanden, dass die Spanien 5-1 besiegen und dann gegen Australien beinahe Punkte lassen. Also ich finde, das ist so schwer einzuschätzen, wie es im Achtelfinale und Viertelfinale läuft. Ich glaube wirklich, dass man so ein bisschen einfach gucken muss von Spiel zu Spiel und gucken, dass man seinen Shit zusammenbekommt. Möglichst natürlich auch vom Verletzungspech verschont bleibt. Das wird auch was mit reinspielen, glaube ich. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist die Uhrzeit, wann du spielen kannst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt so ein 18-Uhr-Spiel hast, sprich so ein 13-Uhr-Spiel in Brasilien und musst danach im Viertelfinale vielleicht auch wieder um diese Uhrzeit ran. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber zum Beispiel Spiel 7, lass mich mal gucken. Ja, da wäre das zum Beispiel so. Ja, das schlaucht dich natürlich, wenn du da fast jedes Spiel um 13 Uhr in der Mittagssonne spielen musst, dann am besten noch mit Verlängerung und so. Das sind, glaube ich, dann diese Kleinigkeiten, auf die es dann vielleicht ankommen könnte. Weil insgesamt finde ich diese WM relativ ausgeglichen. Ja, selten hatte ich so viele Mannschaften, wo ich mir denken könnte, die könnten das Ding holen, inklusive Chile. Da glaube ich auch. Also ja, das ist so, gebe ich dir recht. Also das ist nicht wie früher, wo man so gedacht hat, ja, die sind halt auch dabei, damit im Achtelfinale irgendwie genug Mannschaften da. Ja, so ist man genau. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich schätze Chile stärker ein als England bei der WM mittlerweile. Also nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, muss man dazu sagen. Ja. Lass uns doch mal nochmal zu der Gruppe B kommen mit Spanien. Was ist da los? Der Vicente del Bosque hat unter anderem Isco und noch irgendeinen Guten hat er zu Hause gelassen. Auf der Bank oder zu Hause? Zu Hause richtig gelassen. Alvaro Morata. Das sind ja zwei Spieler, wo du denkst, Alter, what? Und die lässt er zu Hause und lässt dafür eher so ein Torres dann da vorne spielen für Morata. Und schöner Mann. Ein schöner Mann, das ist wahr. In der Zentrale, gut, Xavi hat ja dann gar nicht gespielt jetzt gegen Chile, da spielt dann halt kein Isco. Also ist da auch der Bosque ein bisschen schuld, dass er da diesen Umbruch, der ja mit Sicherheit auch fließend sein kann, so ein bisschen verhindert hat, indem er an seine alten Kräfte festgehalten hat? Oder ist es einfach Zeit jetzt für einen Umbruch, für einen harten Cut? Du musst jetzt ja mal so sehen, meiner Meinung nach. Die Mannschaft hat in den letzten Jahren, in den letzten 12 Jahren wirklich alles gerissen. Und irgendwann ist die Zeit halt gekommen. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaft irgendwo richtig satt ist, dass sie nicht mehr diesen Bock da drauf hatte, ihre super Spiel da zu zeigen. Und auch ja, warum nimmt er denn keine satten hungrigen Spieler mit? Das mit dem satt glaube ich nicht. Das kann mir keiner erzählen, dass das eine WM, die ist. Die findet alle 4 Jahre statt. Das ist also WM. Fahr gleich vor, Entschuldigung. Dieses mit dem Satt, da steuere ich immer ganz gerne mit dagegen. Für 4, 5 Spieler in dieser Mannschaft, in der spanischen Mannschaft, war es die letzte WM. Und da ist es schwierig, von Satt zu sprechen. Also das kann ich nicht vorstellen. Sie machen aber auf jeden Fall diesen Eindruck. Das muss man doch mal sagen. Also meiner Meinung nach haben sie genau diesen Eindruck hinterlassen. Bei mir auf jeden Fall, dass sie nicht mit der Motivation in Spiele reingegangen sind. Auch von der Körpersprache her. Wie sie das in den Turnieren vorher gemacht haben. Ich fand, das war meiner Meinung nach hat ja durchaus gestimmt. Aber es war spielerisch so eindimensional, wenn man Santi Cazorla in der 80. oder 75. oder so bringt, ich raff es nicht. Ricky, du wolltest gerade noch einen Sattheitsmonolog führen. Ich kann auch noch mal darauf eingehen, dass das so aussah. Also für mich sah es einfach so aus, wie es immer aussieht, wenn starke Mannschaften ins Wanken geraten, dass sie dann irgendwie das Fußballspielen direkt einstellen. Das hat man. Ja, sie wissen nicht, mit der Situation umzugehen. Das hat man in der Champions League gesehen im letzten Jahr bei Real Madrid und bei Barcelona, dass sie dann, nachdem sie gemerkt haben, hier geht nichts mehr, einfach aufgehört haben, Fußball zu spielen. Hast du dieses Jahr mit Bayern gesehen? Und so geht's halt gerade weiter. Ja. also für mich wirkte es auch so nach diesem Spiel gegen die Holländer, dass man einfach nicht weiß, wie man mit dieser Situation jetzt umgehen kann. Und so ein Iniesta und auch Sergio Ramos, Ricky ist ein schöner Mann, ne? Ja, Sergio Ramos ist ein sehr schöner Mann. Die haben ja Einsatz gezeigt. Und auch Fernando Torres, der hat ja auch da vorne marschiert. Aber ey, Diego Costa da vorne, auf seiner verlorenen Neun, das war nix. Der war auch schon im Champions-League-Finale, die 8 Sekunden, die er gespielt hat, schon kacke. Davor war er kacke. Der ist einfach irgendwie nicht in Shape. Ich weiß nicht, ob der noch angeschlagen ist. Das war überhaupt nichts. Warum da kein Alvaro Morata steht, der jung ist, willig ist, macht was man von ihm verlangt. Ich verstehe es einfach überhaupt nicht. Also ich würde echt den Fehler an Vicente del Bosque suchen, als an irgendwelchen Sattheitsdiskussionen oder du hast ja mit Javi Martinez da Spieler, das ist ja einfach oberste Klasse. Piqué, ich glaube, der wäre ja sogar noch ins Turnier eingestiegen, ne? Wenn sie die Gruppenphase überstanden hätten. Also das ist doch alles noch gar nicht so alt. Das ist natürlich mit Iniesta und mit Xavi Hernandez, das ist schon echt krass. Und ich bin auch überrascht, dass Fernando Torres schon 30 ist. Aber ich weiß nicht, ich finde, der Trainer, der Vicente del Bosque, der, ich weiß nicht, der hat seinen Fußball nicht weiterentwickelt und hat dabei noch versäumt, junge, gefährliche Spieler und vor allen Dingen Isco, wie du den nicht mitnehmen kannst. Mit Thiago ist heftig, dass der dann auch noch verletzt ist, das ist natürlich klar, aber wie du Isco und Morata nicht mitnehmen kannst, natürlich an diesen beiden Spielern kannst du es nicht festmachen, aber ich sehe es am Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Glaubt ihr, der wird jetzt ersetzt? Ja, er hat ja schon angedeutet, dass er aufhören wird, und ich meine, er kann ja auch nicht weitermachen unter diesen Voraussetzungen. Wenn er nach dem Turnier nach Hause kommt, die wollen ihn ja fast durch die Straßen schleifen, denke ich mal fast. Und nein, man muss aber auch dazu sagen, dass irgendwo seine Art zu spielen, wie du das sagtest, die hat sich nicht weiterentwickelt, würde ich nicht sagen. Ich sag mal, die anderen Mannschaften haben sich einfach weiterentwickelt, weil sie darauf reagieren können, auf eine solche Spielweise. Das kann auch sein, Stefan. Ricky, bist du noch da? Ich bin da, ja. Zu den Chilenen nochmal kurz. Ich fand es einfach nur beeindruckend, was die da kollektivmäßig abgeliefert haben. Das war der komplette Wahnsinn, der Bravo, der Keeper, den ich ja fälschlicherweise gerade woanders hingepackt habe, hat ein überragendes Spiel gemacht. Ist jetzt für 12 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt, darf sich da ein Duell dann im Tor mit Ter Stegen und noch, haben wir noch einen Torwart geholt, ne? Und noch einem anderen Keeper leisten. Also das ist ganz geil. Und die Mannschaft, ich bin so ein kleiner Fan von der Truppe geworden und finde natürlich, dass man damit Vidal da so ein Aushängeschild hat, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich mag den Typen eigentlich nicht mehr, aber ist natürlich ein Bombenspieler. Gut. Und diesen Isla, auch von Juve, glaube ich, fand ich auch großartig, ein super Spieler. Aber wie gesagt, das Kollektiv ist der Wahnsinn. Ich bin so ein kleiner Chile-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich traue denen mindestens ins Halbfinale zu. Ja, ich glaube nicht. Ich denke, die treffen im Achtelfinale auf Brasilien. Und genau, Achtelfinale auf Brasilien, und da bin ich mal gespannt. Was glaubst du da, gefühlt? Ja, dass Brasilien gewinnt. Ja, okay. Brasilien ist für mich die stärkste Mannschaft des Turniers mit dem Heimvorteil, und ich mache mir da wenig Sorgen. Noch wenig Sorgen bislang, auch wenn sie noch nicht so brilliert haben. Aber ich gehe weiter davon aus, dass Brasilien dieses Turnier gewinnt. Ja, grundsätzlich glaube ich auch, dass Brasilien da immer noch der Favorit ist. Deutschland habe ich jetzt erfolgshype-mäßig damit. Ich habe von Anfang an gesagt, Top 3 Spanien, Deutschland, Brasilien. Einer fällt weg, bleiben nur noch zwei. Deswegen, das sind meine Tipps, entweder Deutschland oder Brasilien. Ist das gut für die Deutschen, dass die Spanier draußen sind? So grundsätzlich für das Kompetitive? Mir hat irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, dass die Spanier raus sind für die Deutschen, weil man irgendwo das Gefühl hatte, meiner Meinung nach, wenn man vor dem Finale irgendwo auf die Spanier getroffen wäre, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber ich denke schon, wenn man da vorher drauf getroffen wäre, da hat man immer noch dieses Trauma irgendwie im Gefühl, dass man gegen die Spanier verlieren wird, weil es so oft vorgekommen ist in letzter Zeit. Dass sie jetzt weg sind, ist für mich in dem Glauben, dass die Deutschen sehr, sehr weit kommen, nur eine Verstärkung irgendwo. Ja, das glaube ich auch, dass das hat so ein bisschen so die Sterblichkeit für diese ganz großen Mannschaften ein bisschen ins Leben gerufen wieder. Und das, also wenn wir jetzt gegen eine große Mannschaft dann im Viertelfinale treffen, Ich bin ganz ehrlich, 2010, als wir gegen Argentinien gespielt haben, da war ich mir nicht sicher, wer das Ding nach Hause fährt. Und als wir die dann weggeknallt haben, war es natürlich klar. Aber jetzt, wenn wir jetzt meinetwegen auch auf Argentinien für den Finale, ich weiß nicht, ob es möglich ist, treffen sollten. Also alle Großen sind jetzt für mich schlagbar, seitdem Spanien so säglich, sang- und klanglos aus dem Turnier ausgeschieden ist. Ist euch das nicht auch aufgefallen? Ich habe da sehr an den Mann, der eigentlich Gillette-Werbung machen sollte, Ricky, gedacht, dass die vor dem Spiel, die sahen alle so schlecht aus, die Spanier, auch total unrasiert da reingegangen sind und so weiter. Und wenn wir davon die ganze Zeit reden, das ist eine Weltmeisterschaft, das präsentieren sie sich ja auch irgendwo. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, die haben keinen Bock. Und da bleibe ich bei. Ja. Ja. Ja, kannst ja auch. Hätten wir es, oder? Schweiz, ja, Frankreich. Spielt ja vielleicht Deutschland gegen Ghana. Da gibt es ja noch ein Spiel, was ganz interessant werden könnte, nämlich USA gegen Portugal, weil es für die Portugiesen ja schon um alles geht. Und die USA hat ja irgendwie mit mehr Glück als Qualität, glaube ich, dieses Spiel gegen Ghana gewonnen. Weil, also so wie ich das Spiel gesehen habe, hat Ghana gefühlt über 70 Minuten das Spiel in der Hand gehabt und hätte... Also zumindest mal ein Unentschieden verdient gehabt. Und die Amis hatten halt zu Beginn gleich dieses Tor und dann am Ende noch dieses Tor. Aber über weite Strecken haben sie sich doch ganz schön schwer getan gegen Ghana. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Ist ja auch für uns ganz interessant. Denn sollte Portugal gewinnen, dann reicht uns noch nicht mal ein Sieg, um schon am Samstag in der nächsten Runde zu stehen. Wir sind ja nur mit einem weiteren Sieg schon in der nächsten Runde, wenn die Amerikaner gewinnen. Ja, klar, weil beide anderen dann raus sind. Ganz oder unentschieden spielen, ne? Ja, das könnte auch noch sein. Ja, genau, ja. Aber das finde ich, dieses Spiel finde ich auch wirklich sehr interessant zwischen USA und Portugal, weil ich die Amerikaner so richtig noch nicht einschätzen kann. Also ich habe eigentlich gedacht, dass sie ein bisschen stärker spielen können. Und für mich war Ghana die stärkere Mannschaft so über die 90 Minuten hinweg. Die waren zwar jetzt nicht ganz so, obwohl die hatten auch gute Chancen, muss man dazu sagen, aber für mich irgendwie so gefühlt war Ghana und USA, sagen wir mal so, es war ein ausgeglichenes Spiel. So kann man es vielleicht mal sagen. Eindruck wird vielleicht noch ein bisschen geblendet durch das 30-Sekunden-Tor, ne? Ja, klar. Logisch. Also dieses frühe Tor hat den Amis einerseits geholfen, aber andererseits dem Spiel geschadet, weil es war wirklich so, dass ab dann nur noch die Ghanesen angerannt sind und die USA hat irgendwie nicht so richtig brilliert. Also ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, gerade weil ja auch dieses Jahr die Amis so ein bisschen im WM-Fieber sind. Also das kriegt man ja immer mehr mit. Ich meine, Chris, wir verfolgen ja auch eine amerikanische Sportart mit der UFC und da sind so viele UFC-Kämpfer, die plötzlich darüber schreiben und ihre Meinung zu den Spielen kundtun. Und das gab's meiner Meinung nach früher nicht bei solchen Turnieren. Also nicht so vermehrt, wie es jetzt der Fall ist. Also die scheinen endlich auch mal das ganze Land hinter sich versammelt zu haben. Und das kann ja nicht schaden. Also deswegen, dieses Spiel finde ich auch noch sehr interessant. Und vor allem, wie die Portugiesen halt auf die herbe Niederlage reagieren. Hast ja jetzt gesehen mit Spanien, wie sie es nicht machen sollten. Deswegen, ja, gut, ja. Bei den Portugiesen ist es, glaube ich, auch nochmal ein Sonderfall. Coentrão ist jetzt definitiv nicht mehr in diesem Turnier einsatzfähig. Der ist kaputt. Dann hast du da mit Pepe, der, glaube ich, nur ein Spiel gesperrt ist, ne? Hat nur ein Spiel Sperre gekriegt. Ja, aber ich hab's vergessen. Und wer hat sich noch verletzt? Hugo Almeida. Das ist schon... Natürlich ist noch nichts gelaufen und gegen die Amis musst du eigentlich gewinnen als Portugal und das werden sie aber, glaube ich, auch. Ich glaube, die kommen weiter noch, die Portugiesen. Ich glaube, die Amerikaner werden zweiter. Dann haben wir noch Schweiz gegen Frankreich, als ich hier noch so durchgeklickt habe, als relativ attraktive Partie. Und ich glaube, das könnte wirklich ein rassiger Kick werden. Ja, morgen. Mhm. Ja, auch wahrscheinlich geht es da um den Gruppensieg. Ja. Also Ecuador hat jetzt nicht so schlecht gespielt gegen Schweiz. Obwohl, die Schweizer könnten natürlich auch wieder so ein ähnliches Schicksal erleben, wie war das 2006? Als sie das erste Spiel gewonnen haben, oder war das? Nee, das war 2010, als sie gegen Spanien gewonnen haben und trotzdem ausgeschieden sind in der Vorrunde. Also, wenn du jetzt halt gegen Frankreich verlierst, ja gut, gegen Honduras sollten sie eigentlich gewinnen. Ja. Bin ich mal gespannt, aber den Schweizern drücke ich natürlich auch die Daumen, ist ja klar. Also, alles, was um uns herum versammelt ist, hat meinen Segen letzten Endes. Also, das ist auch bei den Niederländern so. Denen gönne ich das einfach, dass die eine gute WM spielen gerne dann gegen Deutschland rausfliegen, wann es auch immer der Fall sein wird. Hast du das Bild von Philipp gesehen? Das war doch auch wirklich sehr goldig, oder? Jetzt die Frage, welches? Er postet ja doch relativ viele. Wo er mit der ganzen Meute, Nachbarschaft und Kindern in Oranje, er natürlich nicht, er war ja auch nicht auf dem Bild, Fußball geguckt haben. Das war sehr schön. Ich muss beschämenderweise sagen, ich mag ja grundsätzlich die holländische Mannschaft und auch diese komplette holländische Mentalität oder so. Ich finde das, nur weil mir ja immer rein geplappert wird von meinen Eltern oder von den Medien oder sonst irgendwem, dass man Holland scheiße finden muss, finde ich schon gerade speziell aus diesem Grund, finde ich so gar nicht so scheiße. Aber gut. Ich fände es auch schön, wenn wir gegen Holland im Finale spielen würden. Wäre geil. Oh nee, im Finale muss gegen Brasilien sein. Wenn das bitte irgendwie geht. Aber wahrscheinlich ist ja im Halbfinale dann Deutschland gegen Brasilien. Im Halbfinale, so weit kommen. Aber das wäre so mein Traumfinale. Deutschland, Brasilien und dann, also hoffe ich, dass Deutschland das Ding gewinnt, aber wahrscheinlich Brasilien dann als Weltmeister da rausgehen wird. Aber das ist so mein Traum. Deutschland, Brasilien im Finale, ich glaube, das wäre... Ich glaube, das geht aber nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir würden vorher im Halbfinale aufeinandertreffen. Jedenfalls, Halbfinale. Wenn Brasilien Gruppensieger wird, in Deutschland auch. Halbfinale wäre es dann, glaube ich. Ja, genau. Wir werden ja beide Gruppensieger. Ist ja völlig zur Ehrensache, muss man so sagen. Habt ihr die Geschichte nochmal da zu dem Gracie-Entrance gesehen? Haben sie ja bei der ARD oder ZDF, ich weiß nicht ganz genau, was das da übertragen hat, haben sie nochmal diesen brasilianischen Einmarsch nochmal angesprochen. Mhm. Und das hat der letzte Trainer oder das hat der wer ist denn das gerade? Scolari, hat der wohl eingeführt, ne? Ja, sind sie darauf eingegangen, dass die Gracies früher immer so... Nee, natürlich haben sie die Gracies nicht irgendwie damit einbezogen, aber sind das auch Brasilianer, die Gracies? Ja, nochmal ja. Ich dachte, die kommen irgendwie aus Puerto Rico oder so. Hast du schon mal gefragt. Das sind waschechte Brasilianer. Waschechte, ne? Deswegen ist es ja auch Brasilien Jiu-Jitsu und das wurde dann zu Gracie Jiu-Jitsu. Ah, guck an. JJ. Das wusste ich nicht. Ja. Guck an. Also das kommt daher, ja. Aber dieser Entrance soll wahrscheinlich nochmal das Zusammenhalts... Genau, das machen ja die... So, ja. Die Fans machen das ja jetzt auch, ne? Ja, finde ich gut. Ich finde es gut. Ja, ich finde sowieso, dass die Brasilianer, auch wenn sie insgesamt in diesem Turnier, wie gesagt, nicht so brilliert haben, wie viele das bis jetzt gedacht haben, sie haben unterm Strich aus meiner Sicht eine gar nicht so blöde Spielweise. Die ist... Brasilien ist ein schwerer Gegner für jeden. Da lege ich mich fest, und zwar nicht, das ist nicht wie Spanien, dass die sich dann einfach mal aufgeben, wenn es nicht so richtig läuft, sondern das wirkt für mich selbst in schwachen Phasen immer noch gut genug, um jeden schlagen zu können. Und bei Spanien hatte man halt jedes Mal das Gefühl, nach jedem Tor hast du gemerkt, wie ein Stück von ihrem Ego gebröckelt ist. Und am Anfang waren es halt gleich viele Stücke mit dem 5-1 gegen die Niederländer. Und gegen Chile, das fand ich eklatant, wie sie sich dann da verhalten haben. Obwohl man sagen muss, die hatten auch Pech. In der zweiten Halbzeit hätten sie relativ schnell das Unentschieden auch schaffen können. Aber ja, so läuft's halt. Und um das nochmal kurz aufzugreifen, gehe nicht davon aus, dass bei Spanien jetzt hier eine Ära beendet ist oder sonst irgendwas. Die Jungs, man darf es nicht vergessen, das glaube ich auch nicht, haben immer noch aus meiner Sicht die beste Qualität overall. Und man hat das in der Champions League jetzt gesehen, wie stark spanische Mannschaften da sind. Und das ist nicht so, dass da viele oder verhältnismäßig viele Ausländer spielen, sondern da sind immer noch sehr viele Spanier mit dabei. Also ich mache mir da wenig Sorgen für die Spanier. Ich würde mich nicht wundern, wenn die bei der EM in 2 Jahren schon wieder ein gehöriges Wörtchen mitreden können. Denk an die ganzen U-Mannschaften, die werden ja auch alle Europa- und Weltmeister. Das ist hohe Qualität. Aber das lässt mir jetzt, ja. Ja, und das, man darf das wirklich mal nicht außer Acht lassen, hier dieses 1-5, das war ganz schön herbe für die. Und ich glaube, wenn du dann hier in so ein Spiel gehst, dann, und die hatten die Buchse voll. Und dann geht das halt gleich schief und so. Ich glaube schon, dass das mental ganz schwer ist, sowas wegzustecken. Aber man muss es natürlich von so einer Mannschaft erwarten können. Also das ist gar kein, also möchte ich überhaupt nicht entschuldigen damit. Man muss das erwarten können, dass das eine Mannschaft mit solchen erfahrenen Spielern wegstecken kann. Aber ich glaube, dass die haben sich mental geschlagen. Aber eins, das lässt mir jetzt nochmal kurz keine Ruhe, Ricky. Also kannst du das wahre BJJ nur bei den Gracies erlernen? Nein, das ist eine abgewandte Form, kann man sagen. Also es gibt ja... Naja, wenn du einen schwarzen Gürtel machen möchtest, gibt es ja verschiedene, nennen sich die dann Meister sozusagen. Ja. Und ich sag mal so, die, das ist nochmal was anderes. Dan gibt's so beim Karate, glaube ich. Es geht darum, je nachdem, bei wem du deinen schwarzen oder von wem du deinen schwarzen Gürtel bekommst, ja, steigt deine Wertigkeit. Also ein Gracie Black Belt ist halt mehr wert als zum Beispiel Lothar Matthäus Black Belt. Ja, so. Und, Kommt drauf an. Die Gracies haben halt Jiu-Jitsu in ganz neue Höhen getragen, möchte ich mal so sagen. Mittlerweile verlieren die aber ihren Status so ein bisschen an Eddie Bravo, der Jiu-Jitsu wieder weiterentwickelt hat. Und so kann man sagen, entwickelt sich Jiu-Jitsu immer ein bisschen weiter. Und je nachdem, wer halt gerade die geilsten Skills so drauf hat, ist dann der führende Jiu-Jitsu-Master. Und dann möchte jeder von dem den schwarzen Gürtel bekommen. So kann man sagen. Und die, aber ohne Zweifel, die Gracies sind, was Jiu-Jitsu angeht, weiß ich nicht, das ist wie wenn Pelé und Franz Beckenbauer Brüder wären, so in der Art. Also das ist, es geht halt einfach eigentlich nicht besser. Ja. Ja. Ich sehe gerade bei mir auf dem Fernsehbildschirm Suarez, laufen jetzt die Urianer, wollte ich gerade sagen, aber es sind Uruguayer. Also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass die Brasilianer bei den Gracies trainieren, das sehen wir dann spätestens daran, wenn sie bei der nächsten WM mit diesem Gracies-Dreieck auf der Brust antreten. Das wäre schön. Dann spätestens wissen wir, was los ist. Und war das Hoyce Gracie, der mit Eve Torres zusammen ist? Hannah Gracie. Hannah. Ja. Gut, hätten wir noch ein bisschen Kampfsport-Gossip hier auch mit untergebracht. Ansonsten, das Spiel geht los. Von meiner Seite aus wäre es das erstmal gewesen bis zum Deutschlandspiel für Fjeng zu Elba an dem heutigen Tage. Ja. Habt ihr noch was beizutragen? Nichts Vernünftiges. Nee. Gut. Dann, liebe Kinder, dann wünsche ich euch gleich viel Spaß bei England gegen Uruguay. Und Luis Suarez, habe ich es gerade gesehen oder war es eine Fata Morgana? Luis Suarez in der, ja. Da ist er mit dem ikonischen Handtape. Keiner weiß, was da los ist. Er hat es, keine Verletzung, er hat es immer. Und Edinson Cavani, die beiden besten Stürmer, die es so mitgibt. Das wird jetzt groß. Ich muss mich beeilen, ich muss das Spiel jetzt gucken. Vielen Dank euch beiden. Ja, tschüss. Tschüss. Juan fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra! Gol!